Bayern 2 Radiokrimi. Heute und am kommenden Mittwoch hören Sie den Krimi-Zweiteiler Silentium von Wolf Haas. Der 1960 geborene Österreicher ist einer der profiliertesten deutschsprachigen Krimi-Autoren. In Silentium, dem fünften Simon-Brenner-Krimi, ermittelt der eigensinnige und eigenbrötlerische Privatdetektiv in Salzburg, wo er sich den kriminellen Vorkommnissen in einem katholischen Knabeninternat widmet. Angeblich hat sich ein Monsignore an seinen Schülern vergangen. Noch bevor Brenner herausgefunden hat, was an der Geschichte dran ist, wird eine Leiche gefunden. Brisanterweise handelt es sich bei dem Toten um den Schwiegersohn des Vizepräsidenten der Salzburger Festspiele. Silentium von Wolf Haas. Hörspiel in zwei Teilen. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Jetzt ist schon wieder was passiert. Erster Teil. Und ausgerechnet im Marianum, wo man glauben möchte, da kommt der brave Bauernbub als Zehnjähriger auf der einen Seite hinein und 8 Jahre später als halbfertiger Pfarrer auf der anderen Seite wieder heraus. Brenner. Silenzio. Was? Psst. Eigentlich unfassbar, dass ausgerechnet in der saubersten Internatsschule von ganz Salzburg so etwas möglich war. Also sauber ist natürlich nicht im streng hygienischen Sinn gemeint, weil gestunken hat es schon immer ein bisschen im Internat. Sprich, Ausdünstung von Internatsbuben nicht immer ganz Rosengarten. Brenner. Gelob sei der Herr, vielleicht ein Bier? Dass ihn ausgerechnet im Marianum auf einmal die Gerüche so beschäftigt haben, das war wieder einmal, wie soll ich sagen, das war eben der Brenner. Das ist ihm beim Ermitteln oft schon ein bisschen im Weg gestanden. Immer das Unwichtige zuerst. Ein Bier könne nicht schaden. Könne? Einen Moment lang hat der Brenner geglaubt, es ist eine spezielle Priesterförmlichkeit, bei der man das harte Tee weglässt. Ein Schluck könne nicht schaden. Aber der wahre Grund, warum dem alten Regens das Tee entschlüpft ist, war natürlich seine Hasenschatte. Unser Sportpräfekt Fitz. Deswegen hat er so eigenartig geredet. Ungefähr wie die Leute mit den dritten Zähnen, wenn sie ihr prächtiges Gebiss schon zum Übernachten in das Kokidentglas geleckt haben. Brenner. Angenehm. Dem Brenner ist aufgefallen, dass der Sportpräfekt Fitz im Gegensatz zum Regens keinen schwarzen Priesteranzug getragen hat, sondern nur Blutjeans und ein weißes Hemd. Einfache Erklärung, kein Priester, sondern Laienpräfekt. Sie wissen, warum wir Sie zu uns gebeten haben. Die Gerüche. Gerüche? Prost. Ob du es glaubst oder nicht, die haben im Marianum schon eine gepflegte Kultur gehabt. Die haben das Fassbier nicht etwa aus Gläsern getrunken. Das waren so graue Litersteinkrüge mit dem Wappen von einem Kloster drauf. Ja, die Gerüche. Was für Gerüche? Schuld an allem ist der Psychiater. Die Gerüche. Ja, die Gerüche. Der Regens Sturheil immer, ja, die Gerüche. Gerüchte. Und dann Schuppen von den Augen. Silentium ist an der Wand vom Regensbüro in goldenen Buchstaben gestanden. Für das T in der Mitte der Inschrift hat der Künstler aber keinen richtigen Buchstaben verwendet, sondern ein schlichtes Kreuz hineingeschwindelt. Was für Gerüchte? Das auffällige T, praktisch Fingerzeig Gottes. Gerüchte, nur Gerüchte. Wir sind natürlich sehr stolz, dass der päpstliche Wunschkandidat jemand ist, der aus unserem Haus hervorgegangen ist. Sehr stolz. Ich weiß auch nicht, wieso. Jetzt hat der alte Regens das Tee auf einmal wieder gekonnt. Vielleicht eine Lockerung durch den Biergenuss. Obwohl man bei aller Bescheidenheit auch sagen muss. Vor lauter Bescheidenheit hat der Sportpräfekt zu sagen vergessen, was man bei aller Bescheidenheit sagen muss. Muss man sagen. Der Brenner hat es dann im Lauf des Abends irgendwie mitgekriegt, dass man gar nicht so stolz hat sein müssen, weil seit Generationen sind alle Bischöfe aus dem Marianum hervorgegangen. Dazu noch auf der weltlichen Seite alles vom Bürgermeister bis zum Landeshauptmann. Nur die Gerüche. Was für Gerüchte? Die Herren haben bis in die Früh saufen müssen, bis sie mit der Sprache herausgerückt sind, warum sie sich einen Detektiv bestellt haben, der alles aufklären soll. Sowas ist einfach immer heikel. Wie soll man nach 28 Jahren feststellen, wie es genau war. Wenn sich nicht einmal der betreffende Mensch selber genau erinnert. Die Psychiater verderben sich doch ihr Geschäft nicht, indem sie zulassen, dass ihr Patient sich an alles auf einmal erinnert. Das ist wie dieser russische Stabhochspringer. Der hat seinen Weltrekord immer nur um 1 Zentimeter verbessert, obwohl er im Training schon 10 Zentimeter höher gesprungen ist. Damit er die Millionenprämie jedes Mal wieder bekommt. Um 4 Uhr früh hat der Brenner dann endgültig alles gewusst. Er hat gewusst, dass der Bischofskandidat, der Monsignore Schorn, vor 30 Jahren spiritual im Marianum war und dass sich ein ehemaliger Zögling auf der Psychiatercouch nach und nach erinnert, wie er einmal statt der Sonntagsmesse ganz allein mit dem Spiritual in den Duschkeller hinuntergegangen ist. Und? Wie heißt der Ex-Zögling? Wie der berühmteste Sohn unserer Stadt. Mit Vornamen. Wie haben sich das die geistlichen Herren vorgestellt? Man kann doch nicht einen Detektiv anstellen und ihm dann den Namen nicht verraten. Nein, nicht Wolfgang. Der zweite Vorname. Lateinische. Keine Hexerei. Der Brenner hat es dann auch gleich erraten, dass es Gottlieb sein muss. Und er hat dem Sportpräfekten Fietz auch noch den Namen von dem Psychiater herausgekitzelt, bei dem der Gottlieb immer seine scheibchenweise Erinnerungsrekorde aufgestellt hat. Wer weiß, an was alles er sich mit der Zeit noch erinnert. Wir müssen rechtzeitig vor der Bischofsernennung klären, was da genau dahinter steckt. Ganz in der Früh, wie dann der Brenner endlich in das leerstehende Hilfspräfektenzimmer einziehen hat dürfen, hat ihn der Geruch sofort an die Polizeikaserne erinnert. Weil 19 Jahre Polizist gewesen, bevor er sich selbstständig gemacht hat, da erinnert dich im restlichen Leben natürlich alles an die Polizei. Eine Usche kann er nicht schaden. Da Regens. Pass auf, so schwer ist das gar nicht zu begreifen. Regens, praktisch Chef. Präfekten für Erziehung, quasi Unterchefs und Spiritual, Seelenheil. Auf dem Weg in den Duschkeller auf Schritt und Tritt die Inschrift Silentium, sogar im Duschraum. Und dann herrliche Entdeckung, das Warmwasser richtig kochend heiß und unendlich. Hör mit dem Psychiater. Könnte ich hier einmal reden? Langes Duschen für den Brenner oft Lösung vieler Probleme. Für den Bischofskandidaten Monsignore Schorn Duschen natürlich Anfang aller Probleme. Schön haben Sie es doch. Wenn du schon so wunderbar wohnst wie der Psychiater, der Dr. Prader, dann natürlich täglicher Spaziergang. Terrasse ist sehr beliebt. Das kann ich verstehen. Bei Selbstmördern. Das Festspielhaus ist direkt unter uns in den Mönchsbergfelsen hineingebaut. Der Dr. Prader hat dabei auf das offene Festspielhausdach unter ihnen gedeutet. Wunderbare Konstruktion. Die haben zum Lüften einfach das Dach der Felsenreitschule aufmachen können. Einen labilen Menschen darf man da nicht heraufführen. Natürlich Ironie des Schicksals, dass sich die Selbstmörder immer die schönsten Abgründe aussuchen. Die Franzosen den Eiffelturm. Bei den Deutschen teilt es sich schon und sagen viele, Humboldt-Terrasse am Mönchsberg bietet mir mehr Qualität. Und die Sprache kann ich auch. Von wem haben Sie erfahren, dass ich es war, dem der Gottlieb seine Erinnerungen erzählt hat? Na, vom Sportpräfekt Fitz. Ah. Der hält ja große Stücke auf Sie, nicht? Wie Sie Ihre 4 Kinder managen und Sie noch nebenbei um Ihren Schulfreund kümmern. Na, und ehrenamtlicher Bewährungshelfer sind Sie ja auch noch. Ach, so gesprächig war der wie der Hopf. Wie der Hopf? Also wegen der Hautfrisur, nicht? Beste vertrauensbildende Maßnahme? Schlecht über einen Abwesenden reden. Hat er danach von seinem eigenen Familienleben erzählt? Also ist das so aufregend. Dass der Präfekt gern Priester geworden wäre und nicht ganz freiwillig geheiratet hat, haben im Marianum schon ein bisschen die Spatzen von den Dächern gezwitschert. Der Wiedehopf war ja früher der eifrigste Priesterstudent. Ah. Aber dann die Bekanntschaft mit der Kunstgeschichte-Studentin. Angeblich wegen der Barockkirche, Fischer von Erlach und so. So ein Pech musst du einmal haben. Ein einziges Mal Berührung mit Ding und sofort schwanger, Hochzeit und Austertraum vom Priesterleben. Und so ist er halt. Sportpräfekt. Sportpräfekt im Knabeninternat, der wichtigste Mann? Das ist nicht wie in der Politik oder beim Fernsehen, wo man sagt, der Dümmste soll den Sport übernehmen. Weil der Jugendliche hat natürlich eine Energie, die muss irgendwo hin. Da kannst du das Silenzium 100-mal anschreiben. Ohne Sport hoffnungslos. Weil ohne Sport musst du schon froh sein, wenn er dir nicht das Küchenmädchen in Stücke reißt. Ja, da sind wir wieder. Ja. Der Dr. Prader ist vor seiner steinernen Gartenmauer stehen geblieben, die so hoch war, dass man nicht hineingesehen hat. Aber die Baumwipfel haben einem schon einen gewissen Eindruck von der Villa vermittelt. Praktisch Paradies. Die Miete für das Haus können wir uns nur leisten, weil wir es den ganzen Sommer an Festspielgäste vermieten. Und wo wohnen Sie dann? Wir ziehen mit den Kindern in die Besenkammer. Und die Vermieter erlauben das? Da haben wir Glück. Der Vermieter ist auch der Arbeitgeber meiner Frau. Das Bischofsamt. Du darfst nicht vergessen, praktisch die ganze Altstadt, Kirche, Kapitelplatz, Residenzplatz, Domplatz, alles Kirche. Das ist die Kollegienkirche. Und natürlich auch der Kapuzinerberg. Der Dom. Ich persönlich finde das gar nicht so schlecht, weil in privaten Händen wird alles früher oder später zu einer Disco oder meinetwegen Hamburger Stand. Die Christhausglocken, Franziskanerkirche. Die Kirche doch behutsamer, das merkst du sofort, wenn du durch Salzburg spazierst. Da darfst du nicht erschrecken und glauben, dass du tot bist. Das ist die Wirklichkeit. St. Peter, Ursulinen, Cayetanerkirche und vom Berg das Kloster Nottal. Man könnte fast meinen, dass es 6 Uhr ist. Haben Sie gewusst, dass der Monsignore Schorn erster Kandidat für die Bischofsnachfolge ist? Deshalb soll ich nämlich herausfinden, ob die Geschichten Ihres Patienten wirklich wahr sind. Vielleicht können Sie mich dabei unterstützen. Ja und nein. Wegen der ärztlichen Schweigepflicht? Nein, ich bin kein Arzt. Ich versuche nur, meinem Freund Gottlieb zu helfen. Mein Nein gilt Ihrer ersten Frage. Ich habe nicht gewusst, dass der Monsignore Schorn als erster Bischofskandidat gehandelt wird. Und das Ja? Dass ich Ihnen gern helfe, soweit ich kann. Einer Schweigepflicht im rechtlichen Sinn unterliege ich nicht. Sie sind nicht Arzt, sondern Psychologe, ne? Ich bin Hausmann. Meine Frau verdient das Geld und ich kümmere mich um die Kinder. Darum praktiziere ich nicht als Therapeut. Außer bei Ihrem Freund. Glauben Sie, dass seine Behauptungen wirklich ganz wahr sind? Ja und nein. Ja, ich glaube schon, dass seine Behauptungen ganz wahr sind. Und nein, ich glaube nicht, dass es die ganze Wahrheit ist. Es braucht also noch seine Zeit, bis der Gottlieb die ganze Vergangenheit aufgearbeitet hat. Ja und nein. Der Brenner hat überlegt, ob er wieder 2 Fragen auf einmal gestellt hat. Oder ob das diesmal nur das schwammige Ja und Nein war, wie er es als Marianum-Stil schon zur Genüge gekannt hat. Die Probleme eines Menschen müssen nicht unbedingt in der Vergangenheit liegen. Sie wissen, wer der Schwiegervater vom Gottlieb ist? Ja und nein. Dabei hat der Brenner in dem Moment noch überhaupt keine Ahnung gehabt, dass ausgerechnet der Vizepräsident der Salzburger Festspiele der Schwiegervater vom Gottlieb war. Das hat er erst gerade jetzt im Gespräch vom Dr. Prader erfahren. Sie meinen, es muss nicht immer der Vater das Problem sein, weil so ein bedeutender Schwiegervater eventuell noch ein größeres Problem ist? Ja. Die Jugend immer Hang zum Risiko. Und sonntagsmäßig schwänzen, höchste Risikostufe in Marianum. Einmal erwischt und du bist aus dem Internat geflogen und statt weltberühmter Gynäkologe nur Skilehrer, der jeden Tag für eine andere deutsche Sextouristin das Bett wärmen muss. 1-0! Der Unterhauser und der Franz sind beide in die 2. Klasse gegangen und das ist natürlich ein Alter, wo im Menschen das Interesse am Tischfußball erwacht. Jetzt steckt der Ball schon wieder. Von mir aus, wie um 1:02. Du darfst eins nicht vergessen, dass es nur einen einzigen Tischfußballtisch für 200 Schüler gegeben hat. 1-1. Dadurch natürlich wilde Kämpfe. Und letzten Endes war das ja auch der Grund, warum der Franz und der Unterhauser ihr Leben im Internat riskiert und statt der Sonntagsmesse gespielt haben. Sie haben einmal im Jahr in Ruhe spielen wollen, ohne dass Sie von einem Größeren verdrängt und verdroschen werden. Zwans! Jetzt bleibt der blöde Boy schon wieder stecken. Aber da kennt der Regens nichts. Wenn einer das Marianum besucht, das ja den Priesternachwuchs heranbilden soll, und den Tag des Herren nicht heiligt, der fliegt. Die Drecksau hat schon wieder einen Lappen reingeschoben. Ein ganz Schlauer aus der ersten Klasse hat den Trick entwickelt, dass er einen Lappen hineingeschoben hat, damit die Bälle hängen bleiben. Und wenn dann alle aus dem Keller verschwunden sind, ist der kleine Schlaumeier hinunterspaziert, hat den Lappen samt den Bällen herausgezogen und die ganze Freizeit mit seinem Freund gespielt. Posten? Ihr wissen nicht, der muss vielleicht dünne Arme haben. Na, spielen wir halt so weiter. Halleluja! So, das war's dann. Greif du rein, ob's denn du erwischt. Nix. Wollen wir den Tisch kippen? Ich heb und du greifst rein. Vielleicht rutscht du raus. Sitz und den Tisch fallen lassen, ist mein Arm ab. Ich spür's so lange, halt es nicht mehr. Ich glaube, ich spür was. Ich kann's nicht mehr halten. Ich hab'n. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, jetzt. Warum plötzlich dieses komische Lachen beim Franz? Sagen wir mal so, er hat keinen Lappen in der Hand gehabt, er hat eine Hand in der Hand gehabt. Angefühlt hat sie sich natürlich schon ein bisschen wie ein Lappen. Und diese Hand war es, die der Franz so höflich geschüttelt und gegrüßt hat. Grüß Gott. Mit der Hand in der Hand ist der Franz in die Sonntagsmesse. Dort ist dann beim Anblick der abgehackten Hand in der Franzhand ein Silenzium ausgebrochen, wie sie es bei den dreitägigen Exerzitien nie zusammengebracht haben. Und dann das Geschrei von 200 Zöglingen. Frage nicht. In dem Augenblick hat es nur einen einzigen Menschen im Marianum gegeben, der vollkommene Ruhe bewahrt hat. Der Brenner ist in seinem Hilfspräfektenzimmer gelegen und hat geschlafen, weil Oropax Friede einfach nicht zu erschüttern. Dass der Mörder immer wieder an den Ort des Verbrechens zurückkehrt, ist natürlich ein Blödsinn, wie die meisten Regeln, die jeder Mensch von Kindesbeinen an kennt. Weil, wenn du heute als Mörder halbwegs bei Trost bist, kehrst du überall hin zurück, nur nicht an den Ort des Verbrechens. So sentimental ist kein Mörder. Keller durchsuchen! Ja, von oben bis unten! Sentimental in dem Fall eher das Opfer. Da ist der ehemalige Zögling Gottlieb Meller doch wirklich 28 Jahre nach seinem Hygieneunterricht keine 50 Meter von den alten Duschen entfernt im Tischfußballtisch aufgetaucht. 7.55 Uhr. Erstens, Mord nicht im Keller passiert. Zweitens, Leiche an anderem Ort zerstückelt. Drittens, erst nachträglich im Tischfußballtisch verstaut. Ich muss ehrlich sagen, dafür brauche ich keinen Polizeiexperten. 8.43 Uhr, Spuren von Zerstückelung im Duschraum. Spuren von 23 Leichenteile. Und alle fein säuberlich in Plastiksäcken verpackt. Bei der Hand vom Gottlieb Meller hat sich ja der Plastiksack nur gelöst, weil der Franz so lange dran gezupft hat, bis die Hand herausgerutscht ist. 45, Täter, ausgeforscht. Aber die Polizei dieses Mal wirklich auf Draht. Sofort einen Verdacht, die Klostersuppe. Wer hat schon 23 Plastiksäcke bei der Hand, außer ein Obdachloser? Blutspuren an Jacke von Nicht-Sesshaftem. Und ob du es glaubst oder nicht, noch am gleichen Tag haben sie den Sandler geschnappt, der sich sein Schlafnest im alten Duschentrakt eingerichtet hat. Bei den Deutschen heißt es, glaube ich, Penner oder Plastiktaschenmann. Vermutung natürlich naheliegend, dass der Gottlieb Meller auf der Suche nach seiner Vergangenheit in den Duschkeller eingestiegen ist und dass der Plastiktaschenmann ihn aus Angst um sein Revier erschlagen hat. Beide Leichen für Pathologie freigegeben. Genau wird man es nie erfahren, weil der Penner hat sich ja dann in einer der Duschen aufgehängt. Darum haben sie ihn ja so schnell gefunden. 39, Amtshandlung beendet. Für den Brenner ist jetzt natürlich alles nur noch schwieriger geworden, weil einziger Zeuge, der Gottlieb, verschwunden. Wen soll der Brenner jetzt am besten fragen, ob der Monsignore Schorn den Toten aus dem Fußballtisch damals als kleinen Buben ein bisschen gedingst hat? Am besten natürlich Kontakt zu Witwe. Aber Witwe immer schwierig, weil Trauer und alles. Und in diesem Fall noch schlimmer, weil Witwe Tochter vom Festspielvize. Ja, der Herr Hussi. Die Witwe hat gleich gar nicht mit sich reden lassen wollen. Wie die eigens ihr asiatisches Hausmädchen von der Tür zurückgerufen hat, damit sie persönlich den ungebetenen Gast davonjagen kann, ja, frage nicht. Was verschlägt sie denn zu mir? Dafür ist dem Brenner eine alte Bekannte eingefallen, die ihm aus der Zeit, wo er bei der Salzburger Kripo stationiert war, noch einen Gefallen schuldig war. Werde ich etwa schon wieder verdächtigt? Ja, leider. Dass ich den Schwiegersohn von unserem Vize zersägt habe? Mein lieber Schwan, das Fräulein Schuh hat ja ein völlig anderes Auftreten gehabt. Die ist nämlich, als der Brenner noch bei der Polizei war, unter einen fürchterlichen Verdacht gekommen, aber der Brenner hat die Angelegenheit ruckzuck aufgeklärt. Schon damals ist das Fräulein Schuh ja als Sekretärin beim Festspielhaus beschäftigt gewesen und natürlich größter Fan des Herrn José. Autogramme, Taschentücher, José, alles gesammelt. Verlier nicht deine José. Du musst dir mal vorstellen, sogar direkt vor seinen Auftritten hat der Herr José oft die Anrufe gekriegt, die ihn natürlich vollkommen aus dem Konzept gebracht haben. Und Verdacht natürlich, das muss eine aus dem Sekretariat sein, sonst kann die Nummer ja niemand wissen. Wenn man sich jahrelang nicht gesehen hat, wird man wohl zuerst einmal kurz anstoßen dürfen, bevor man über das Geschäftliche redet. Der Brenner aber mit Hausverstand, das glaube ich nicht, dass diese alte Jungfer solche Anrufe macht. Ach, Sie wollen von mir hören, wie die Ehe war. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass der Herr José gar nicht seine Hose verloren hat, sondern seine Stimme. Der hat nur eine Ausrede für seine fürchterlich schlechten Auftritte gebraucht. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie geheiratet haben. Ich? Wenn ein Mensch sich selber die Fragen stellt, kommt immer eine Lüge als Antwort. Drum hat der Brenner das alte Fräulein Schuh absichtlich ein bisschen missverstanden. Er hat sich erinnert, dass sie großen Wert auf die Anrede Fräulein gelegt hat, obwohl sie einen erwachsenen Sohn gehabt hat. Aber das war der einzige Mann in ihrem Leben. Daran hat das Fräulein Schuh keinen Zweifel gelassen und bis heute keinem Menschen verraten, wer der Vater war. Der Heilige Geist wird schon nicht gewesen sein. Da hatte wer schon sehr sympathisch sein müssen, dass sie ihm anvertraut hat. Der John F. Kennedy war es. Aber sag's bitte nicht weiter. Drum habe ich ihn ja auch nach ihm getauft. Das Attentat 1963 in Amerika drüben auf den ersten Mann von der Jackie Onassis, das war ja damals in aller Munde. Und der Lee Harvey Oswald auf der Gegenseite. Siehst du, alles fällt mir wieder ein. Ich habe Sie nur fragen wollen, wie die Ehe zwischen der Tochter Ihres Präsidenten und dem Gottfried Meller so war. Vizepräsident. Gar nicht war die Ehe. War vielleicht gar kein Fehler, dass Sie zuerst einmal ein Gläschen getrunken haben. Weil, wenn zwei richtige Sturschädel zusammenkommen, Alkohol oft die einzige Rettung. Sie hätte den guten Gottlieb nicht heiraten sollen. Er war kein richtiger Mann. Warum hat sie sich nicht scheiden lassen? Überhaupt muss ich sagen, ohne Alkohol, Welt wahrscheinlich schon längst ausgestorben. Da soll man nicht so kleinlich die Opfer des Alkohols betonen. Andererseits soll man die Opfer natürlich auch nicht leugnen, weil wenn das Fräulein Schuh jetzt nicht so gesprächig geworden wäre, hätten wir heute wahrscheinlich drei Tote weniger. Sie sollten lieber fragen, warum sie ihn geheiratet hat. Sozialwahn. Sozialwahn. Kinder von reichen Leuten haben es auch nicht immer leicht. 90% zum Vergessen, weil die Ausbildung zum Cabrio-Fahrer überstehen ja nur die wenigsten ohne Hirnverkühlung. Schon in der Jugend ist sie zweimal in der Woche freiwillig ins Altersheim putzen gegangen. Sie hat's immer mit dem Sozialen gehabt. Ihr Vater hat sie fast schon enterben wollen, weil leerstehende Wohnungen besetzen. Asylanten schmuggeln, Haschisch rauchen und. Ja, das Schlimmste war natürlich, Na, was wohl? Jetzt hat sie den Brenner wie eine Lehrerin, die an das Mitarbeiterische im Schüler glaubt, ein bisschen zum Mitdenken eingeladen. Dass sie diesen Mann geheiratet hat, der dem Vizi keinen Enkel gemacht hat. Weil seine einzige Bettgeschichte die war, dass er sich auf der Psychiater-Couch wundgelegen hat. Prost. Und wie das Verhältnis von unserem Vizi zu seinem Schwiegersohn war? Interessiert sie nicht. Der Präsident hat den Gottlieb anscheinend sehr unter Druck gesetzt. Gottlieb. Das arme Unschuldslamm. Das Fräulein Schuh hat eine Broschüre mit prächtigen Goldbuchstaben auf dem Umschlag herausgekramt und sie dem Brenner unter die Nase gehalten. Gründergeist. Das ist der Privatverein von unserem Vize. Er hat sich zum Ziel gesetzt, den Geist der Gründer der Salzburger Festspiele wieder mehr zu pflegen. Hugo von Hofmannsthal und Strauß. Sehr interessant. Mehr hat der Brenner nicht sagen wollen. Er hat gleich gewusst, Strauß, Glatteis. Da muss man wahnsinnig aufpassen mit den Vornamen. Hofmannsthal vergleichsweise einfach, weil Hofmannsthal immer Hugo. Unser Vize hat seinen Schwiegersohn gebeten, ihm ein Logo für seinen Verein zu machen. Er war ja Buchrestaurator. Und das hier ist das Ergebnis. Das Fräulein hat auf 4 Noten gezeigt, die dem Hugo von Hofmannsthal auf dem Kopf herumgetanzt sind. Sind das die Noten aus einer berühmten Oper? Das hat unser Vize auch geglaubt. Mädchentraum natürlich Sängerin, aber stimmlich leider mehr auf der schrofferen Seite und Sängerin nicht ideal. Chefsekretärin ideal. AfD. Ein modernes Thema. Ja, ein Thema. Erst als alles gedruckt war, hat der Herr Schwiegersohn unseren Vize aufgeklärt, wofür die Noten stehen. AfDH. Alles für den Hugo. Alles für den Hugo. Der Vize hat das überhaupt nicht lustig gefunden. Das war vor einem Monat. Und seither hat der Vize kein Wort mehr mit seinem Schwiegersohn geredet. Und die Tochter? Die steht schon viel länger auf Kriegsfuß mit ihrem Vater. Na, schwärmt die nicht so für die Hugo-Musik? Ja, die Tochter schon. Und der Vater? Mehr für den Mozart. Am 5000-Schilling-Schein. Der ist doch jetzt abgeschafft. Das neue Geld knistert auch schön in seinen Ohren. Ja, ja. Wirtschaftlich ist er ganz für das Moderne. Ja, aber bei der Hugo-Musik kennt er keinen Spaß. Das hat ihm seine Tochter immer vorgehalten, die Doppelmoral. Naja, aber sie muss sich sicher auch nicht um Korten anstellen, nicht? Ich kenne keinen Menschen, der so eine Aufführung mehr genießt. Sogar jetzt, wo ihr Mann erst ein paar Tage tot ist, lässt er sich keine Vorstellung entgehen. Und ich habe halt den Eindruck gehabt, dass sie seit Tagen das Haus nicht verlassen hat. Die hat mich von der Tür gejagt wie einen Hund. Fast wäre ich durchs offene Dach in der Felsenreitschule gesegelt. So hat sie mich aus ihrem Garten gestoppt. Aber das ist doch nicht sie gewesen. Im Sommer muss sie immer raus aus der Mönchsberg-Villa. Da vermietet der Witz es weiter, damit er das Geld wieder hereinbringt. Deswegen war ja der Schwiegersohn zeitlebens so sauer auf ihn. Stellen Sie sich vor, als erwachsener Mensch jeden Sommer für 2 Monate raus aus dem eigenen Haus. Und wo wohnt die Witwe jetzt? Bei ihrem Vater. Aber ich weiß etwas Einfacheres, wo sie sie treffen können. Und heute Abend geht sie ins große Festspielhaus, Vorpremiere. Ich fürchte, habe ich keine Karten. Ich fürchte? Das lässt sich einrichten. Die Karte für einen verstorbenen Mann hat sie zurückgegeben. Das Fräulein Schuh hat dem Brenner die Freikarte einfach in die Gesäßtasche geschoben. Hussi! Ich schieb sie dir in die Hose. Der Brenner hätte schwören können, dass es genau die Stimme war, die sie damals mitgeschnitten haben. Aber er hat sich beeilen müssen, weil in ein paar Stunden die Aufführung und vorher noch irgendwo einen Anzug organisieren. Aber so viel kann ich jetzt schon sagen. Wie einfach der Brenner dann bei der Vorpremiere Kontakt zur Präsidententochter geknüpft hat, das hat ihn selber überrascht. Für die 2 Leute, die es dann an den folgenden Tagen erwischt hat, war das natürlich trotzdem AfDH. Die meisten Opern haben vorne ein Stück, wo noch nicht gesungen wird. Das dauert oft allein ziemlich lange und der Brenner hat bei der Berieselung gut nachdenken können. Ja. Ihre Uhr aus, bevor ihr noch jemand den Blutrausch kriegt. Entschuldigung. So hat sich das Problem, wie der Brenner mit der Witwe neben ihm ins Gespräch kommen könnte, ganz von allein gelöst. Aber bis zur Pause hat der Brenner noch viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Ob an dem Gerücht, was dran ist, dass der Bischofskandidat Schorn damals den Gottlieb ein bisschen gedingst hat, das ist mein Auftrag. Ob es wirklich der Obdachlose war, der den Gottlieb in den Tischfußballtisch gesteckt hat, das ist nicht mein Auftrag. Die Musik scheint ja nicht gerade zu fesseln. Die Witwe mit dem sympathischen Lächeln vom Sitz neben ihm hat den Brenner ganz von selber in der Pause angeredet. Kommt auf die Musik an. Wenn zum Beispiel früher der Jimi Hendrix in Buntigam mit den Zähnen Gitarre gespielt hat, der Brenner immer dabei. In der Polizeischule hat sich ein guter Freund von mir, ein Kollege, der Irrsiegler, so für den Jimi Hendrix begeistert, dass er selber angefangen hat, Gitarre zu lernen. Erste Woche nur E-Dur-Akkord, zweite Woche nur C-Dur, dritte Woche nur A-Dur und vierte Woche ist er dann mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Schon ein bisschen unsensibel, dass er der Tochter vom Festspielwitze brühwarm die Geschichte vom irrsieglerischen Gitarrenunterricht erzählt hat, wo die doch gerade ihren Mann verloren hat. Da sind sofort die Tränen in den Augen gestanden. Tut mir leid. Sagen Sie irgendwas Blödes. Das habe ich da gerade. Ja, allerdings. Aber ich will jetzt nicht zu heulen anfangen. Sagen Sie irgendwas. Wissen Sie, woraus man den Leberkäse macht? Aus den Resten der Knackwurst. Wissen Sie, woraus die Knackwurst gemacht wird? Aus den Resten vom Leberkäse und so weiter. Das ist eine Unendlichkeit. Jetzt geht's schon wieder. Wie kommen Sie denn auf so einen Blödsinn? Die Musik? Da kommen die Themen auch immer wieder zurück. Einmal A, F, D, H. So gekämmt. Dann A, F, D, H. Wieder so gekämmt. Alles für den Hugo. Sie sind also doch der Mann, den mir das Fräulein Schuh angekündigt hat. Privatdetektiv Brenner. Ich habe einen Auftrag vom Regens des Marianums. Dass mein Mann ermordet wurde, wirft wohl kein besonders gutes Licht. Auf den Monsignore schon. Und Sie sollen seine Unschuld beweisen. Oder seine Schuld. Das wäre einfacher. Wieso? Ja, logisch betrachtet kann man Unschuld nicht beweisen. Die Nicht-Existenz von etwas kann man nie endgültig beweisen. Theoretisch beweisen können Sie nur seine Schuld. Aber ich kann die Existenz der Unschuld beweisen. Da sieht man wieder, wie die Kultur ansteckend wirkt, weil brauchst du nur einen Brenner in den Pausenraum von einem weltberühmten Opernhaus stellen und schon führt er auch diese hochgradigen Gespräche. Unschuld ist eine versteckte Verneinung für Nicht-Schuld und die können sie nicht beweisen, rein theoretisch. Ich muss sagen, die Frauen haben mit der Logik in letzter Zeit gewaltig aufgeholt. Theoretisch? Und praktisch? Praktisch wundert es mich, dass die Polizei den Fall so rasch abgeschlossen hat. Sie wollten gar nichts davon hören, dass mein Mann am Tag vor seiner Ermordung überall lauthals herumposaunt hat, dass er einen Beweis für die Unzucht im Marianum gefunden hat. Unzucht? Hätte man da nicht wieder einen unmöglichen Beweis für etwas Negatives? Na sagen Sie doch einfach Kindesmissbrauch durch den Monsignore Schorn dazu, wenn Ihnen Unzucht so negativ klingt. Dafür hat Ihr Mann einen Beweis gefunden? Ob du es glaubst oder nicht, im Festspielhaus die gleiche Klingel wie im Marianum. Die Witwe hat es auf einmal furchtbar eilig gehabt, damit sie ja von der zweiten Opernhälfte keinen einzigen Ton versäumt und auch nach dem Ende der Vorstellung hat ihm die Witwe immer noch nichts verraten, weil sie hat ja noch schnell zum Tenor in die Garderobe müssen, weil am nächsten Abend Wohltätigkeitsparty im Haus ihres Vaters und ohne Tenor Wohltätigkeit nur halbe Sache. Auf ihrem Heimweg darf ich sie schon begleiten. Gern, in der Nacht gehe ich sowieso nicht so gern allein auf den Kapuzinerberg. Wie der Brenner hinter der Bühne darauf gewartet hat, dass die Witwe aus der Garderobe des Tatenors zurückkommt, ist ein asiatisches Mädchen aus der Nachbargarderobe gehuscht und der Brenner hätte geschworen, dass er die exotische Schönheit noch vor ein paar Tagen im Marianum den Boden aufwischen gesehen hat. Dieses japanische Klingelzeug. Das ist eine Pest. Sie meinen Ihre Digitaluhr? Das ist wirklich ein bisschen peinlich gewesen. Ja, Das ist eben die Revanche der Japaner für die Millionen von japanischen Musikstudenten, die sie herüberschicken, damit sie unsere Musik spielen lernen. Wir schicken niemanden hinüber, weil wir uns nicht für japanische Musik interessieren. Dafür schicken die uns ihre musizierenden Geräte herüber. Ja, womöglich klingen für die Japaner diese Piepser alle verschieden. Und nur wir können sie nicht unterscheiden. Ja, so wie wir ja die Japaner auch nicht unterscheiden können. Nicht? Vorher ist eine Asiatin aus der Garderobe gekommen, wo ich gewettet hätte, dass ich die kenne. Mir kommen die auch immer so bekannt vor. Wahrscheinlich können die uns auch nicht unterscheiden. Womöglich klingen auch unsere Opern für sie alle gleich. Was das betrifft, bin ich Japaner. Also, wie Sie das mit dem alles für den Hugo herausgefunden haben. Mich wundert, dass Sie das so amüsiert. Wenn man bedenkt, dass Ihr Vater deshalb nicht mehr mit Ihrem Mann geredet hat. Die Witwe hat gelacht und gelacht und hat immer mehr gelacht. Oder sagen wir mal so, sie hat geweint. Aber natürlich, wenn du am nächsten Tag Gäste erwartest, kannst du dir keine verheulten Augen leisten. Jetzt hat sich die Witwe sofort wieder beruhigt. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass mein Vater wegen dieser lustigen Hugo-Geschichte so böse war. Deswegen war er höchstens kurz ein bisschen verschnupft. Nein. Jemand hat die Adressenkartei kopiert und an die Festspieler in Baden-Baden verkauft. Jetzt aber, Adressen sind in der heutigen Geschäftswelt das Um und Auf. Wer die besten Adressen hat, der hat die besten Festspiele. Er hat es zwar bis zuletzt bestritten, aber ich glaube auch, dass es gewesen ist. Im Haus meines Vaters hat er leicht Zugang zu den Adressen gehabt. So ein lustiger Mensch hat er sein können. Das habe ich an ihm geliebt. Aber dann hat er wieder so einen Wahnsinn gemacht, wie das mit den Adressen. Er war einfach beschädigt. Beschädigt. Der Brenner hat gleich alles gewusst. Sie hätte es gar nicht mehr erzählen müssen, dass ihre Ehe im Grunde genommen gar nie eine richtige Ehe war, weil ihr Mann so beschädigt war, dass sie ihn schließlich zum Dr. Prader geschickt hat. Und, hat sie ihm geholfen? Im Gegenteil. Je mehr er sich erinnert hat, umso manischer ist er geworden. Und zuletzt, als bekannt wurde, dass der Sean Bischof werden soll, hat er nur noch nach irgendwelchen Beweisen gesucht. Und was hat er gefunden? Eine Karteikarte der katholischen Heiratsagentur Dr. Phil Gut, auf der ein Name verzeichnet war, den er kannte. Mein Gott. Küchenmädchen aus dem Marianum, das während seiner Schulzeit über Nacht aus dem Marianum verschwunden ist. Na, vielleicht hat sie geheiratet. Ach, laut Karteikarte war die damals erst 15. Außerdem hat es nur einen einzigen Eintrag auf der Karte gegeben. Petting. Petting. Das Wort habe ich schon seit 30 Jahren nicht mehr gehört. Petting und Party. Wissen Sie, wo ich diese zwei Wörter gelernt habe? In der Bravo. Genau. Und das machen die Leute heutzutage immer noch? Na, der Eintrag ist ja von damals. Aber zumindest Party machen die Leute heute immer noch. Es würde mich freuen, wenn Sie morgen zu unserer Wohltätigkeitsparty kommen könnten. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie meinen Vater nicht auf die Adressen anreden. Versprochen. Manchmal musst du als Detektiv ein bisschen was versprechen, das du nicht halten kannst. Jetzt Petting. Das Gespräch mit der Witwe hat dem Brenner die ganze Nacht keine Ruhe gelassen. Darum ist er erst um 23:30 aufgewacht und hat sich in der ärgsten Mittagshitze auf den Weg zur Eheberatung Dr. Phil Gut gemacht. Guten Morgen. Ich würde Sie gern heiraten. Es ist 13 Uhr. Mein lieber Schwan, der Brenner hat geglaubt, dass ihm eine Art Fräulein Schuh aufmachen wird. Lodenkostüm, Brille, Haare zurückgefesselt, dass die Wurzeln jaulen. Aber stattdessen positive Überraschung. Sperren Sie um eins schon zu? Nein, aber man sagt nicht mehr guten Morgen um 13 Uhr. Du musst dir vorstellen, ein Waldbrand. Zuerst brennt nur der Wald und ein Hauch von einem Wind und schon steht der ganze Erdteil in Flammen. So ist ihr beim Kopfschütteln die rote Mähne über die Schulter geschwommen. Wegen dem guten Morgen schütteln Sie den Kopf. Ich habe schon gefürchtet, Sie wollen mich nicht heiraten. Wenn Sie heiraten möchten, sind Sie bei uns im Prinzip schon richtig. dann natürlich sofort Fragebogen, Name, Alter, Beruf, Familienstand, Religion, alles. Herr Irrsiegler, Sie sind also Schreiner. Interessant. Selbstständig oder angestellt? Selbstständig. Interessant. Wie sind Sie auf unser Institut gekommen? Ich bin sehr schüchtern. Interessant. Aber ich möchte eine katholische Familie gründen. Heutzutage ist es sehr, sehr schwer, noch eine Frau zu finden, die das auch will. Interessant. Können Sie um 17 Uhr kommen? Oder müssen Sie da schreinern? Na, ich hab glaubt, ich krieg vielleicht dann so einen Katalog, wo ich nachschauen kann, ob was Passendes dabei ist. Und ich dachte, Sie suchen ein seriöses Institut. Beratungsgespräche führt nur unser Herr Direktor persönlich und er kommt erst um 17 Uhr. Der Dr. Gut persönlich? Der Herr Dr. Gut ist bereits verstorben. Das Institut wird schon seit Jahren vom Herrn Präfekt Fitz geleitet. Interessant. Jetzt natürlich große Frage, was machen? Der Sportpräfekt Fitz hätte schön geschaut, wenn der Brenner um 5 bei ihm unter falschem Namen aufgetaucht wäre. Ist er halt die Festspielstiege zur Pradervilla hinauf? Weil Hoffnung, dass der Gottlieb vielleicht dem Dr. Prader etwas über das Küchenmädchen erzählt hat, das vor 28 Jahren vor lauter Betting über Nacht aus dem Marianum verschwunden ist. Aber es war nicht der Dr. Prader, der ihm die Tür aufgemacht hat. Das muss der Butler vom Botschafter sein, der jeden Sommer die Prader-Villa mietet, hat der Brenner sich gedacht. Der Dr. Prader ist wohl nicht zu Hause. Dabei war der steife Kerl natürlich der Botschafter selber. Wie der Philippinenbotschafter mit einer einzigen einladenden Handbewegung gedeutet hat, dass der Dr. Prader hinten im Garten sitzt, das hätte es da sein sollen. Da ist heute schon ein diplomatischer Feinschliff erreicht, wo ich sagen muss, kein Wunder, dass es keine Weltkriege mehr gibt. Der Dr. Prader hat dem Brenner dann auch gleich im Garten einen Liegestuhl aufgestellt. Vielleicht haben Sie eine Idee, Brenner. Wir suchen eine Arbeit für den René. Der Brenner hat zuerst nur ein paar nackte, tätowierte Arme gesehen, die hinter dem anderen Liegestuhl hinuntergebaumelt sind. Hast du was gelernt, dem Bauer? Jetzt schau, wie schnell der Brenner kombiniert hat. Der Dr. Prader, Bewährungshelfer, da muss der tätowierte René also einer von seinen Pappenheimern sein. Er hat eine Schlosserlehre gemacht. Im Bau, eine Schlosserlehre. Sicher. Staatlicher Intensivkurs für die weitere Einbrecherkarriere. Ich bin ja nicht für Einbruch gesessen. Sondern? Ausbruch. Ursprünglich ist er wegen einer geringfügigen Sache nur für 2 Monate in die Jugendstrafanstalt gekommen, aber dort haben sie ihn so drangsaliert, dass er nach 4 Wochen davongelaufen ist. So sind es 2 Monate, 2 Jahre geworden. Vielleicht könnten Sie sich einmal im Marianum umhören, ob Sie einen tüchtigen Arbeiter brauchen können. Naja, da fangen gerade die Ferien an. Die haben sogar die Philippinenmädchen von der Putztruppe über den Sommer heimgeschickt. Na, aber ich kenne da zufällig das Fräulein Schuh vom Festspielhaus. Die stellt die Soldiener und die Bühnenarbeiter ein. Das wäre wunderbar. Gell, René? Ein bisschen unbehaglich war es dem Brenner schon, dass er dem sympathischen Mann so kalt ins Gesicht gelogen hat. Er hat nämlich seine eigenen Pläne mit dem René gehabt. Kaum, dass sie außer der Hörweite von der Prader-Villa waren, hat er dem René schon das Angebot gemacht. Sie wollen also, dass ich mich als Ehekandidat anmelde und mir nebenbei umschaue, ob ich was über den Pettingfall und den Verbleib des Küchenmadels herausfinde. Der René natürlich gleich begeistert, für einen Detektiv zu arbeiten. Woher warst du das mit dem Küchenmadel? Sie haben doch vorhin beim Hinausgehen den Dr. Prader gefragt, ob ihm der Gottlieb einmal was von einem Küchenmadel erzählt hat. Respekt. Lass dich nur nicht von der Lady an der Rezeption verwirren. An der musst vorbei. Aber ich sag dir, die hat Haar wie ein Waldbrand. An der komme ich nicht vorbei. Das schaffst du schon. Das schaffe ich nicht. Wenn Sie mir den Namen der Agentur gesagt hätten, hätte ich es Ihnen schon vorher sagen können. Was sagen? Der Waldbrand. Das ist die Alte von meinem Bewährungshelfer. Interessant. Und jetzt Party. Diesen Sommer natürlich große Frage, ob die Tochter vom Festspielwitze, also quasi Wohltätigkeitspräsidentin, nicht alles absagen muss, weil Trauerfall. Rohrfisch macht nicht dick. Dann natürlich umso mehr Respekt, weil übermenschliche Disziplin. Motto, die Spenden sind wichtiger als meine Gefühle. Schmeckt's? Boah, was suchst denn du da, René? Sie suche ich. Aber eine Absage hätte ihren Mann auch nicht mehr lebendig gemacht. Eventuell, dass die 3 anderen dann am Leben geblieben wären. Das könnte ich mir vorstellen. Ich habe ihr Küchenmadel gefunden. Wo? Im Karteikasten. Und wo hast du den Karteikost gefunden? Fragen Sie mich das nicht. Ich bin ja nur auf Bewährung. Wie der Brenner am Buffet angewidert von dem Sushi gekostet hat, hat er den René zuerst gar nicht erkannt. So dodgig war der. Unter all den weltberühmten Sängern, Dirigenten, Industriellen, Politikern, Bischöfen und, ist der René gar nicht aufgefallen. Der Waldbrand hängt die Büroschlüssel immer daheim neben die Haustür. Da habe ich es mir am Abend kurz ausgeborgt. Woher weißt du, dass das mein Küchenmal ist? Es gibt nur ein einziges Kärtchen mit der Eintragung Betting. Mary Okusake, Betting und dann noch 69. Okusake? Ich hab immer geglaubt, das geht um eins von diesen halbdebilen Inzuchtgeschöpfe aus dem Gebirge, die sich in Marianum als billige Arbeitskräfte beschäftigen. Die anderen Namen in der Kartei haben auch nicht besonders einheimisch gelungen. Nur Wang, Wong, Li, was der Geier. Den René wird wohl der Dr. Prada mitgenommen haben, hat sich der Brenner noch gedacht. Weil immer ein paar Freikarten für die sozial Schwachen auf der Party. Den Dr. Prada selber hat der Brenner erst später entdeckt, wie er angeregt mit dem Sportpräfekt Fitz geplaudert hat. Sie können also auch nicht umgehen mit dem Japaner fressen. Der Brenner hat sich richtig ertappt gefühlt, wie ihm der Vizepräsident persönlich auf die Schulter gedroschen hat. Ja, mit dem rohen Fischzeug können Sie mich jagen. Der Schwiegervater vom Gottlieb ja eher breit als hoch. Kein Wunder, dass sich so ein Mann Enkel wünscht, weil die hätten an seinen Genickwülsten spielend lernen können, wie man bis 10 zählt. Und jetzt eine gefühlte Kalbsbrust. Das wäre nicht zu verachten. Das Furchtbare an solchen Partys ist, dass die Gespräche nebenan immer viel interessanter werden als das, was du gerade mit deinem eigenen Gesprächspartner zu bereden hast. Oder am Tafelspitz. Ja, gibt's aber auch nicht. Der Brenner hat aus den Augenwinkeln gesehen, wie der René zum Präfekt Fitz und dem Dr. Prada gegangen ist. Mein lieber junger Mann. Und ohne Umschweife gefragt hat, warum es im Marianum eigentlich so viel philippinisches Personal gibt. Schlachtplatte. Das ist göttlich. Jetzt hat sich der Brenner regelrecht zweiteilen müssen. Einerseits hat er dem Vize zunicken müssen, wie der festgestellt hat, dass sie, also der Vize und der Brenner, genau den gleichen Geschmack haben, eher für das Normale und gegen das Abnormale. Wir unterhalten mit den Philippinen traditionell gute Verbindungen. Andererseits mit den Ohren, natürlich die ganze Zeit beim Präfekt Fitz. Die Philippinen sind ja eines der katholischsten Länder der Welt. Wir organisieren für die Mädchen Kurse in Österreich, Ausbildungsprogramme. Nach ein paar Jahren kehren sie wieder zurück und geben ihr Wissen weiter. Viele bleiben auch hier, heiraten oder werden Krankenschwestern oder beides. Nach 10 Minuten Geistesspaltung hat der Brenner so Schädelweh gehabt, dass er es aufgegeben hat. Er hat nur noch mitgekriegt, wie der Dr. Prada dem Fitz anvertraut hat, dass seine Frau ihre Stelle bei der Eheberatung aufgeben möchte. Sind Sie eigentlich zufrieden mit dem Untersuchungsergebnis der Grippe? Vor lauter Angst, der Vizepräsident könnte seine Abwesenheit bemerkt haben, hat der Brenner gleich eine etwas zu direkte Frage gestellt. Ah, die Grippo, die ist an einem Tag 3-mal bei mir gewesen. Ich weiß nicht, haben Sie sich beim ersten Mal nicht gemerkt, was ich Ihnen gesagt habe? Vielleicht haben Sie mich ja verdächtigt, dass ich eigenhändig meinen Schwiegersohn... Das glaube ich nicht. Eher Ihre Tochter. Wissen Sie was? Im ersten Stock oben haben Sie ein Gulasch vorbereitet für Mitternacht. Da schleichen wir uns jetzt hinauf und nehmen uns schon eine kleine Portion im Voraus. Aber wie Sie oben waren, keine Rede von einem Gulasch. Ich weiß, wer du bist, Brenner. Und ich gebe dir einen guten Rat. Lass meine Tochter aus dem Spiel. Die Frechheit, dass ihn das Riesenbaby einfach geduzt hat. Auf einmal hat dem Brenner der Ermordete leid getan. Mit so einem selbstherrlichen Schwiegervater bist du gestraft. Ich möchte nicht, dass dieser Mann meiner Tochter auch noch aus dem Grab heraus das Leben versaut. Dass Ihre Tochter keine Kinder hat, ist an ihm gelegen? Natürlich. Er war grundsätzlich oder sich schon für Frauen interessiert. Im Internat soll er sich in das Küchenmaul verliebt haben. Ja, das ist lange her. Mit so einem Mann kann eine Frau doch nur unglücklich werden. Millionen für den Psychiater ausgeben und was kommt heraus? Statt dass er sich für meine Tochter interessiert, spaziert er erst recht bei den Duschen seiner Kindheit herum. Lässt sich von einem Sandler erschlagen, der um sein Versteck fürchtet. Meine Tochter, hat der Vize dauernd gesagt. Stammen Sie eigentlich aus Bayern? Für den Brenner hat es nämlich ein bisschen bayerisch geklungen, wo sie gern ein bisschen ein Tam-Tam um ihren Dialekt machen. Hast ein gutes Ohr. Mir ist es nur vom Dialekt her so vorgekommen. Kennen Sie sich so gut aus mit dem Bayerischen? Das Einzige, was ich über Bayern weiß, ist, dass dort die Ortsnamen chinesisch klingen. Immer mit dem Ing hinten, Kimming, Einring, Daching, Bieding. Mein Großvater hat immer gesagt, da kommen die Ingenieure her. Da wäre ich ja auch ein Ingenieur, wenn ich aus Peting stamme. Peting? Ja, Peting, gleich hinter Freilassing. Ist nur ein kleines Kaff. Mein Elternhaus dort schon vor ein paar 30 Jahren verkauft. Peting 69. Na, das müssen Sie mir aber jetzt erklären, Brenner. Ihre Tochter? Das war natürlich gelogen. Im Salon ist der Witze aber gleich zu seiner Tochter gestürmt. Peting kannst du vergessen, René. Da wäre ich mir nicht so sicher. Das fällt nämlich nicht unter meine Bewährungsauflagen. Ab 14 natürlich. Aber die Damen hier, die sind ja schon alle über 14. Weißt du, was Peting ist? Eine halbe Sache. Ein paar Kilometer über der Grenze. Peting bei Freilassing. Interessant. Das wird den Herrn da drüben freuen. Weil ihn die Sache mit Peting jetzt nicht mehr belastet. Weil jetzt ja der Gottlieb blöd dasteht. Das ist der Schorn? Jetzt hat sich der Brenner schon ein bisschen geärgert, dass er vorhin bei der Eröffnungsrede nicht so aufgepasst hat. Weil er hat ja nicht wissen können, dass der Mann mit dem schwarzen Haarkranz rund um seine Glatze ausgerechnet der Monsignore Schorn ist. Ich hoffe, er legt aus Dankbarkeit für meine Nachforschungen ein gutes Wort für mich ein. Beim Arbeitsamt? Beim Waldbrand. Ich bin ja nur auf Bewährung heraus. Und er hat mich erwischt, wie ich vor der Party noch schnell die Büroschlüssel zurückgelegt habe. In dem Moment hat sich der Brenner richtig ein bisschen um den René gesorgt. Aber die Sache hat ihn nicht lange belastet. 2 Stunden später hat er sie schon komplett vergessen gehabt. Weil es gibt auf dieser Welt nichts Besseres gegen kleine Sorgen, als wenn du auf einmal richtige Sorgen hast. Silentium von Wolf Haas. Hörspiel in 2 Teilen. Erster Teil. Erzähler Wolfram Berger, Brenner Erwin Steinhauer sowie Wolfgang Hübsch, Werner Wölbern, Gertraud Jesserer, Helmut Berger, Uli Meier, Sophie Reuss, Max Meier, Michael König, Hermann Scheidleder, Christian Spatzek, Hella Ferstl, Thomas Bauer, Oktay Günes, Erwin Kiewek, Jakob Griesner und Ayako Yogi. Musik Otto Lechner. Tongestaltung Markus Gassner und Gerhard Wiese. Hospitanz Kerstin Schütze. Regieassistenz Ursula Scheidle. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk 2005.